herzlich willkommen zu einer Spezialfolge des eGovernment Podcast. Wir sind wieder mal unterwegs, heute im wunderschönen Hirschgarten in München. Und es sind heute nicht nur der Thorsten und ich da, sondern auch der Dirk hat uns die Ehre gegeben. Hallo Dirk. Hallo. Ja, nachdem wir dich in Berlin verpasst haben, wenn wir schon mal bei dir sind, dann nehmen wir auf, wenn du bei uns bist. Musst du halt zu uns kommen, hilft dir nichts. Und dann noch im Biergarten. Ja, genau. Ja, wo sonst? Bei dem Wetter in München? Wie sich das gehört. Und wir haben auch alle einen Maskuck dabei. Mit Soundeffekt? Mit Soundeffekt. Prost. Prost. Prost. Weil wenn man in München im Biergarten sitzt, muss man auch eine Mast trinken. Richtig. Und wenn man in München im Biergarten sitzt, muss man auch mal eine kleine digitale Plauderstunde halten. Und wir plaudern heute über aktuelle Themen. Wirklich nur plaudern, wir lesen nichts vor, wir machen keine News, wir quatschen einfach nur blöd in die Mikrofone rein. Naja, hoffentlich nicht blöd, aber wir reden. Womit wollen wir denn anfangen? Wer möchte, mach mal los mit deinem Zettel. Mach mal los. Ich habe hier eine Studie von der EFI. Das ist ein EFI-Gutachten, E-Government in Deutschland. Viel Luft nach oben. Das sagt eigentlich schon alles, oder? Die Überschrift. Brauchst du gar nicht mal reinlesen, weißt schon Bescheid. Du hast es dir näher angeschaut, oder? Mit der weitesten Anreise habe ich Zeit gehabt zum Lesen. Ja, du hast mir das doch geschickt. Oh. Mist. Nee, ist wirklich interessant, weil viele dieser Studien jetzt genau in die Richtung gehen, die wir als Anwender ja doch schon eine ganze Weile beobachten. Und es wird jetzt auch politisch ein brisantes Thema. Nämlich, dass viele dieser Maßnahmen in den letzten Jahren nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht haben, den man sich vorgestellt hat. Und das ist eine dieser Studien. Wir kommen gleich zu einer weiteren, wo das genau auf den Punkt gebracht wird. Und die Frage, die man sich stellen muss, wie können wir dieses Thema E-Government oder digitale Verwaltung so vorantreiben, dass es erfolgreich wird, dass es auch flächendeckend zu einem Erfolg wird, was wir ja auch in den letzten Folgen schon immer bemängelt haben. Das stimmt. Du sprichst gerade die nächste Studie an. Also es ist vielleicht eher weniger eine Studie, also mehr ein Arbeitsprogramm, was meiner Meinung nach eigentlich ganz interessante Ideen hat, wie man da rauskommt aus dem ganzen Dilemma. Ist ja die Fortsetzung, also du sprichst von der Normenkontrollrats-Gutachten, was von einigen Consultants oder Beratern erstellt wurde. Genau. Aber der erste Teil des Normenkontrollrat-Gutachtens, was ja von Fraunhofer erstellt wurde, war ja mit dem brisanten Titel "Es gibt gar kein E-Government in Deutschland". Das stimmt. Schön pointiert dargeboten wurde zum IT-Gipfel, glaube ich, im letzten Jahr. Und was ja doch einige geweckt hat, einige der Protagonisten, die E-Government immer wieder verteidigt haben. Und die Kollegen von Fraunhofer haben da eigentlich wirklich viele Punkte mit dem Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist jetzt die Fortsetzung davon, wo jetzt Lösungswege aufgezeigt werden. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Weg, nicht immer nur draufhauen, sondern auch aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Das ist ganz mein Reden, auch wenn ich bei dem Lesen dieses Papiers mir gedacht habe, die Leute hören unseren Podcast, die das geschrieben haben. Es sind viele Dinge dabei, die wir schon behandelt haben. Das würde mich nicht wundern, wenn die uns hören, weil das ist ja durchaus respektabel, was wir da machen. Sind diese Lösungswege denn auch zielorientiert oder sind das jetzt einfach nur aus der Luft gegriffene Ideen, die man anwenden könnte? Na, ein Punkt, der ja da in den Fokus, in den Mittelpunkt gerückt wurde, ist dieses Digitalbüro, was viele dieser Maßnahmen begleiten und von den Konto oder steuern soll. Und ich glaube, ganz ehrlich, da können wir uns ja auch nochmal gleich drüber unterhalten, was so eine Digitalstrategie eigentlich bewirken soll. Und das ist schon ein spannender Punkt. Werden wir weiter mit dem Thema Digitalisierung, und es geht jetzt nicht nur um E-Government, sondern um Digitalisierung in dem Gutachten, werden wir das weiter so hinbekommen, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht? Und ich glaube, da sind wir, und das haben wir in den letzten Folgen ja auch immer wieder auf den Punkt gebracht. Ich glaube, ich habe jetzt zum dritten Mal auf den Punkt gebracht gesagt. Nächster muss ein Bier ausgeben. Ja. aber ich glaube, so kommen wir einfach nicht weiter. Und deswegen ist so ein Mittelpunkt, so eine Krake in den ganzen Aktivitäten, die ganzen Sachen so ein bisschen begleitet, steuert, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also ich finde das Papier gar nicht schlecht. Schön bunt. Das auf jeden Fall schön bunt. Farblich toll abgestimmt, da war ein Grafiker dran. Was mir gefällt, ist die Idee, dass es eine steuernde Instanz gibt. vielleicht nicht zwingend genauso, wie Sie das hier vorschlagen, aber ich finde, Digitalisierung muss zentral gesteuert werden. Es gibt viele Bereiche in der Politik, gerade die Ministerien, die haben Spezialgebiete, da müssen sie selber digitalisieren. Da kennen nur sie sich aus und die können das digitalisieren. Aber die Strategie und die Steuerung und vielleicht Synergieeffekte, eins meiner Lieblingsworte, Synergie. Synergie ist immer ein gutes Wort. Jetzt haben wir fast alle Buzzwords. Das stimmt. Ich glaube, es fehlt noch Disruption. Disruption, da komme ich später drauf. Jetzt mal vielleicht für die Hörer, die die Studie nicht kennen, Thorsten, Dirk, du sprichst von einer angesprochenen Einheit, die das Ganze strukturieren und steuern soll. Und du hast aber andere Vorstellungen. Wer sind denn diese Einheiten? Also die angesprochene Einheit ist, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, so ein Digitalminister. Nee, es ist im Kanzleramt angesiedelt, glaube ich. Ne? Ja, genau. Also Kanzleramt angesiedelt, aber ja, ja. Chefsache quasi. Digitalisierung wird Chefsache, das ist auch der Claim von dem Ganzen. Jetzt könnte man natürlich einwerfen, alle Themen, die bisher im Kanzleramt gelandet sind, von denen hat man danach nichts mehr gehört, überspitzt gesagt, ist die Frage, ist es wirklich was so oder geht die Diskussion jetzt wieder in die Richtung, wie wir sie auch vor den letzten Koalitionsverhandlungen schon hatten, brauchen wir ein Digitalministerium? Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich denke, Digitalisierung sollte tatsächlich in jedem Ministerium selbst stattfinden, aber ganz klar zentral gesteuert. Es muss so eine Art Bundes-CIO geben. Den gibt's ja. Den gibt's aber, der sitzt in einem Ministerium. In einem Ressort, ja. Der muss eigenständig sein. Vielleicht muss er kein eigenes Ministerium haben, aber der kann durchaus am Kanzleramt zum Beispiel angesiedelt sein. Oder er hat ein eigenes Ressort, was keinem Ministerium zugeordnet ist. Ist schwierig, aber man kann jedes Konstrukt machen. Und ich finde, in die Richtung sollte man denken, dass es jemanden gibt, der das steuert. Und die Linie vorgibt, sonst passiert das. Ja, als Berliner, ihr seid ja da. Vorsicht, Meister, Vorsicht. Ich wollte nicht sagen gestraft, aber ihr habt da Erfahrung, dass die Berliner Verwaltung. Hinaus willst, die Berliner, mach mal weiter. In der Berliner Verwaltung macht jeder sein Ding. Das heißt Zuständigkeit, das kennst du aus deinem Berufsleben. Und Zuständigkeit. Und es sind alle. Zeigt jeder mit dem Finger auf den anderen und sagt, ich bin nicht zuständig. Genau. Der Kollege war es. Und das ist genau das Problem. Jeder digitalisiert, jeder will digitalisieren, jeder muss digitalisieren und jeder macht das genauso, wie er das will und nicht wie das, was dem großen Ganzen hilft. Es hat keiner das große Ganze im Blick. Also zum Thema Zuständigkeit vielleicht noch, da können wir einen Punkt, mir sind zwei Sachen aufgefallen, die im Gutachten nicht angesprochen werden. Und zu dem Thema Zuständigkeiten, da gefällt mir so ein Punkt, den man vielleicht im gesamten System ändern müsste, nämlich eine Verantwortlichkeit. Genau. Eine Messbarkeit. Und das ist ein Punkt, den man stärker noch in solche Aktivitäten mit reintragen müsste. Sehe ich genauso. Also es muss jemanden geben, der einen Hut auf hat. Wie wäre es denn, wenn man das jetzt nicht im Kanzleramt oder mit einem Digitalminister oder mit einem Bundes-CIO löst, sondern einfach sagt, das ist jetzt eine privatwirtschaftliche Firma, die da Konzepte entwirft und die da den Hut auf hat. Am Ende macht immer eine privatwirtschaftliche Firma die Konzepte entwerfen, aber die Verantwortung muss trotzdem beim Ministerium liegen. Ja, ich meine, ich frage das deshalb so blöd, weil wir kennen das ja von der digitalen Agenda zum Beispiel. Da liest man ja raus, das hat mal einer geschrieben, der sich ein bisschen auskennt und dann wurde gekürzt und gekürzt und gekürzt. Da müsst die Politiker auch gut finden. Und umgeschrieben und getan und gemacht. Ja. So ist Politik. Also wäre da aber nicht ein Wandel im Denken erforderlich, ja, um diese Digitalisierung wirklich so aufzubauen, wie man das aufbauen sollte, wie man das schön finden könnte? Also ich glaube, das Ganze in die Privatwirtschaft zu geben, das ist nicht der Weg. Es muss Verantwortliche geben. Es muss Verantwortliche für die Digitalisierung geben, die dann tatsächlich auch den Hut aufhaben, die die Steuerung übernehmen. Und nicht jeder für sich sein Ding macht. Deswegen wäre es natürlich schlecht, wenn man das im Kanzleramt lässt, weil da wird ja lieber abgewartet als irgendwas gemacht. Na, auch nicht in jeder Stelle. Aber wir werden jetzt arg politisch. Aber ich glaube, was ein Punkt ist, es sind hier viele Themen angesprochen worden, die bisher so in öffentlicher Diskussion nicht waren. Das führt dazu, dass die öffentliche Diskussion zu dem Thema weitergeführt wird. Ich fände diesen Punkt Messbarkeit, Vergleichbarkeit, der ja mittlerweile auch im Grundgesetz hinterlegt ist, noch ganz spannend. Und das ist ich würde auf den Punkt, den Thorsten eben angesprochen hat, gerne nochmal zurückkommen, dieser Punkt, so eine übergreifende Strategie. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir uns vielleicht noch ein bisschen stärker unterhalten müssen. Mir wäre es nicht ausreichend, wenn jetzt jedes Ressort in Zukunft weiter die Digitalstrategie fährt, sondern es muss die digitale Agenda, die du eben erwähnt hast, ist ja so ein Punkt. Aber auch da muss ein Ziel sein. Ein Ziel, wo wir eigentlich hinwollen. Und zurzeit in der letzten oder in der aktuellen digitalen Agenda ist es ja nur so, dass wir verschiedene Felder haben, die bestimmt sind, aber ohne Vision, ohne Ziel, ohne Fahrplan. Das ist alles sehr, sehr pauschalisiert. Ganz genau, ja. Genau. Wir müssen digital werden und genauso, wie es im IGAF-Gesetz steht. Und das ist auch nicht sehr konkret. Das IGAF-Gesetz sagt auch nur, ihr müsst digitalisieren und auch nur da, wo es sich wirtschaftlich lohnt. Also einen wirtschaftlichen Ausweg zu finden, ist für jeden Prozess möglich. Vielleicht noch ein Punkt, der mir ja immer besonders am Herzen liegt, aber was wir eigentlich noch nie so richtig diskutiert haben, was dann aber in so ein Gutachten auch mit reinspielt, was ist eigentlich die Rolle des Staates in der Digitalisierung oder im Rahmen der Digitalisierung? Verändert die sich im Gegensatz zur Rolle des Staates in der aktuellen Situation? Und da fallen mir schon so ein paar Punkte ein, die man auch bisher noch gar nicht so richtig diskutiert hat. Wir haben Straßennetze definiert. Wir haben bei den Straßen auch hinterlegt, wer die Verantwortlichkeiten trägt. Wir wissen auch, wie das ganze Thema Sicherheit dort hinterlegt ist. Das haben wir in der digitalen Welt noch gar nicht so richtig diskutiert. Das stimmt. Also ich bin auch der Meinung, digitale Infrastruktur sollte nicht in private Hand gelegt werden. Wir sehen das jetzt bei allen anderen Netzen, Verkehrsnetze, Stromnetze, Wassernetze. Die Wassernetze, die in den Kommunen sind, die Kommunen irgendwann mal privatisiert haben, die kommen jetzt alle nach und nach wieder zurück, nachdem sie abgewirtschaftet sind. Und die Kommunen müssen die alle wieder sanieren. In Amerika ist das ganz, ganz schlimm. Zum Glück sind wir in Deutschland noch lange nicht so weit. Und ich finde, auch so eine digitale Infrastruktur muss staatlich organisiert sein. Und der Staat kann ja den Betrieb dieser digitalen Infrastruktur outsourcen. Er kann ja die Teile vermieten, verpachten. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Gehört einfach dazu, wie das Wasser aus der Wand, der Strom aus der Wand. Also bei uns in Berlin kommt ja aus dem Rohr in der Wand. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich glaube, wir sind da gleicher Meinung, ja. Ein weiterer Punkt, der mir bei dem Gutachten und bei vielen anderen Studien zurzeit so ein bisschen fehlt, und das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie sich gerade das Thema Sicherheit in der digitalen Welt entwickelt. Wir haben diese Ransomware-Attacken in den letzten Monaten, da sind Krankenhäuser standen still, weil die Leute befallen waren, ist, dass man mit so einer Digitalstrategie auch gleichzeitig eine Sicherheitsstrategie etablieren muss. Wir können, glaube ich, nicht mehr so weiter agieren wie bisher. Wir brauchen neue Lösungen, neue Konzepte. Und auch da muss man fragen, welche Rolle der Staat eigentlich in Zukunft da spielen soll. Da bin ich ganz bei dir. Warum gibt es im Analogen für jeden Fall eine Polizei, eine Feuerwehr, im Notfall die Armee? Warum gibt es im Digitalen nicht? Da gibt es genau die gleichen. Da gibt es Einbrüche, da gibt es Diebstähle. Gut, Digitaldiebstahl, da kann man nochmal drüber sprechen. Digitaldiebstahl gibt es nicht. Aber wieso, wenn Daten entwendet werden? Also sind meistens aber nicht weg. Das weißt du nicht. Weil die Frage ist, Daten, genau, es hieß ja früher nicht zu meiner Zeit EDV, elektronische Datenverarbeitung. Also das heißt, da können Daten kopiert werden. Aber das macht es ja auch so schwierig. Wir haben uns ja schon mal in einer anderen Plauderstunde drüber unterhalten. Das ist ja einer der Punkte, die es auch so schwierig machen. Die Leute sehen ja nicht, dass die Daten weg sind, sondern die werden nur kopiert. Aber zu so einer Strategie gehört es halt einfach auch, dass wir andere Lösungen brauchen, um Sicherheit in der digitalen Welt zu gewährleisten. Was du halt nicht machen kannst, sind die analogen Prozesse genauso im digitalen Prozess abbilden. Man kann sich das als Grundlage nehmen, ja, natürlich, aber man muss das auf die Digitalisierung anpassen. Sonst hast du, wie hat der CEO gesagt, wenn du einen scheiß analogen Prozess digitalisierst, ist dann einen scheiß digitalen Prozess. Genau. Ah, Bitkom-Chef. Genau. Nee, Dirks war das. Ja, Bitkom-Chef. In seiner Rolle als Bitkom-Chef, glaube ich. Nee, damals war er noch bei O2. Ja. Also Telefonica. Ja. Aber hast du recht. Aber es gibt im Digitalen gibt's im Prinzip die gleichen Gefahren wie im Analogen. Nur, oder vielleicht sogar noch mehr. Und mit Sicherheit noch mehr. Problematisch finde ich, ist, dass man viele Gefahren gar nicht sieht und noch gar nicht kennt. Das ist ja das Gefährliche an diesem Internet. Das böse Internet. Das böse Internet. Genau. Aber da muss eine Lösung her. Und nur einfach eine Cybertruppe in der Bundeswehr zu erstellen oder eine Cybertruppe bei der Polizei, das bringt's auch nicht. Da müssen saubere Regelungen her. Da muss es auch sowas wie eine Feuerwehr geben. Aber sowas Ähnliches war ja auch eine der Meldungen der letzten Woche. Soll es ja jetzt geben, ich glaube, CITES oder so ähnlich. Das ist dieses neu zu schaffende Bundesamt. Ah, doch, genau, ja. Was Verschlüsselung knacken soll. Also die ganzen Messenger-Dienste. Ja, aber auch das ist ein schwieriges Thema. Da kommen wir genau in die Rolle oder in die Diskussion, die wir eben schon geführt haben. Was ist eigentlich die Rolle des Staates? Und wenn ich dem Staat auf der einen Seite bei Personalausweis, die E-Mail und anderen Diensten vertrauen soll und weiß aber, dass er zwei Gänge weiter im gleichen Flur eine Mannschaft zu sitzen hat, die Verschlüsselungssysteme versucht zu knacken, dann habe ich mit dem Vertrauensanker ein Problem. Dann muss ich jetzt aber mal, was eigentlich nicht so meine Art ist, mal in das Analoge zu gehen. Im Analogen. Du hast ein Haus und die Polizei will in das Haus hinein. Das Haus hast du schön verschlossen, hast dicke, fette Riegel dran gemacht. Und die Polizei muss in das Haus, weil sie, keine Ahnung, Gefahrenverzug, sonstiges, die hatten richterlichen Beschluss, die dürfen also in das Haus. Was macht die Polizei? Die holen nicht den Schlüsseldienst, der dann jedes einzelne Schloss so ein bisschen versucht aufzumachen, sondern die brechen voll ein. Und ich finde, das kann man durchaus auch ins Digitale übersetzen. Also ich muss das Recht haben, mich zu schützen, aber der Staat muss auch das Recht haben, im Falle einer richterlichen Anordnung diesen Schutz zu brechen. Bei dem Türaufbrechen dann gleich noch die andere Meldung der Woche. Szymanski, Götz-George ist tot. Götz-George ist tot, ja. Türaufbrechen. Da finde ich die Theorie mit Bud Spencer dann doch eher tragischer als Götz-George. Bud Spencer hat weniger Türen aufgebrochen. Der hat mehr Schädel aufgebrochen. Der hat Leute durch die Türen geworfen. Aber vielleicht, wie seht ihr das? Nee, da hast du recht. Nichtsdestotrotz ist ja natürlich dieser Vertrauensanker, dass da vielleicht im gleichen Haus, nur eine andere Abteilung, dass die für das eine, für das Gute wie das Böse zuständig sind. Und das macht es dann manchmal schwierig zu wissen, auf welcher Seite gerade mein Problem behandelt wird. Gebe ich dir recht, aber ich kann auch bei der Polizei mir Tipps holen, wie ich mein Haus sicherer mache. Das hast du aber schon mit in die Wiege bekommen. Du weißt genau, wenn du vorne ein Sicherheitsschloss an der Tür hast, dass du auch die Balkontür zumachen musst. Das ist übrigens ein Thema, was viele im Internet oder in der digitalen Welt noch nicht so gelernt haben. Das stimmt. Und das sind jetzt nicht die Backdoors, von denen ich rede, sondern es geht um normales Verhalten zum Thema IT-Sicherheit im Internet, in der digitalen Welt. Weil du gerade in die Wiege gelegt ansprichst. Vielleicht sollten wir tatsächlich vielleicht nicht ganz so weit vorne anfangen damit, sondern in der Schule, vielleicht irgendwann auch im Kindergarten. Dass man dieses Thema Digitalisierung, Digitalschutz, wie man es auch alles nennen möchte, ich habe bewusst deutsche Wörter. Dass haben wir noch nicht einmal Cyber heute gesagt? Nein, noch nicht. Doch, wir hatten Cyber schon. Ehrlich? Natürlich. Es geht nicht ohne Cyber. Dass man das in schon den Kindern beibringt. Dass sie ja nicht nur soziale oder Online-Kompetenz lernen, wie man mit Facebook umgeht und WhatsApp und was weiß ich was, sondern dass man denen auch beibringt, genauso wie man denen beibringt, ein Schloss und einen Schlüssel zu benutzen, denen beizubringen, wie man Digitalverschlüsselung benutzt zum Beispiel oder wie man seinen Rechner absichert, welche Software man nimmt, wie man Gefahren entdeckt. Ich weiß nicht, ob du jetzt überleiten willst zu dem nächsten Thema der Woche, die Volksverschlüsselung? Die Volksverschlüsselung, ja. Matthias. Genau, Volksverschlüsselung. Da habe ich einen Link gefunden. Eine wahnsinnige Überleitung übrigens. Also das Hammer, das oder? Hammer, ich meine, drauf. Ganz ehrlich, das Projekt mag so gut sein, wie es will. Lieben Gruß an die Fraunhofer-Kollegen, aber der Name ist einfach... Das klingt nach Bildzeitung. Genau, also E-Mail-Verschlüsselung für jedermann. Volksverschlüsselung steht bereit. Ab sofort können Windows-Nutzer die kostenlose Verschlüsselungssoftware nutzen, um E-Mails verschlüsselt über gängige Clients zu verschicken. Fraunhofer-Institut, Dirk, du hast schon gesagt, was soll man sich jetzt als gemeiner Bürger unter dieser Volksverschlüsselung vorstellen? Bringt mir das was? Ist das toll? Ist das vielleicht doch eher Quatsch? Also wahrscheinlich eher Quatsch, aber... Nee, erstmal toll, weil Verschlüsselung einfach für den Bürger. Weil und selbst wenn du jetzt sagst, es klingt nach Bildzeitung, wäre es toll, weil dann hätten wir das Thema endlich mal in der breiten Masse, was wir seit 15 Jahren nicht geschafft haben. Ja, ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit dem Thema, mit dieser Vorsilbe Volks, weil da gab es das Volkshandy, da gab es den Volksausweis, den Volks, was weiß ich was alles, Volkswagen gibt es sowieso. Aber die Bildzeitung hat da ganz viel Werbung und ganz viel Werbung und Schindluder getrieben. Aber ich finde, so eine einfache Verschlüsselungsmöglichkeit, die ich einfach mir installiere und dann verschlüsselt E-Mails oder wenigstens signiert E-Mails verschicken kann, das ist was Großartiges, finde ich. Aber da sind wir bei dem Diskussionspunkt davor. Da muss das Bewusstsein dafür da sein, dass es wichtig ist und was es eigentlich bedeutet. Und die meisten Leute, ich meine, es gibt diesen, ich glaube, seit 20 Jahren gibt es diesen Alice und Bob, was ist eigentlich Verschlüsselung und was ist eine E-Mail? Im Hintergrund übt der FC Bayern. Aber dieses Thema, wenn ich eine E-Mail verschlüssel, ist eigentlich so, als wenn ich eine E-Mail verschicke, ist es so, als wenn ich eine Postkarte verschicke. Das ist die meisten Leuten nicht bewusst. Also, dass da ein Umschlag rüberkommt oder drumherum kommt, dass da vielleicht noch ein Siegel draufkommt oder so, das ist den Leuten nicht bewusst. Und deswegen ist es wichtig und dann auch wieder gut, dass das dieses Thema Verschlüsselung auch mit der Vorsilbe Volks angegangen wird. Also ich finde es gut, dass sich das Fraunhofer vorgenommen hat, das Thema. Also aber wie bringen wir das jetzt in die breite Masse? Wie, genau wie du sagtest, Dirk, das Bild-Zeitung ist nicht schön, aber das wäre wirklich mal breit getreten. Wie kriegen wir den normalen Internetnutzer dazu, dass er sich damit auseinandersetzt, dass er sich damit beschäftigt und dass er das vielleicht sogar anwendet? Naja, das Thema Volksverschlüsselung darf halt nicht nur bei Heise, bei eGov Computing oder bei was auch immer für Fachzeitschriften in die Breite gebracht werden, weil die Leute, die das lesen, die wissen das. Und die wissen auch, wie man eine PGP-Verschlüsselung einrichtet, was nebenbei bemerkt echt schwierig ist. Und für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, der wird das niemals hinbekommen. Also, und da finde ich den Ansatz Volksverschlüsselung großartig. Das muss aber dann auch in die Bild-Zeitung. Das muss dann in die Computerbild. Für die, die glauben, dass sie IT-Erfahrung haben. Ja. Genau, da sind wir eigentlich schon fast einen Schritt zu weit, wenn es in der Computerbild ist, weil es muss wirklich in die breite Masse. In die Bild-Zeitung. Genau. Ja. Jetzt haben wir es, glaube ich, 5-mal gesagt. Jetzt, jetzt müssten wir eigentlich Geld kriegen, oder? Ja. So langsam. Nee, wir müssen dann auch so einen Piepton. Nee, den Podcast kann man bloß bis zur Hälfte hören. Erst muss man Geld einwerfen. Dann die Paywall. Die Audio-Paywall. Genau. So, ab jetzt bitte Geld einwerfen. Ja. Möp. Okay, Volksverschlüsselung, wie sind wir darauf gekommen? Wir waren bei dem Normenkontrollratsgutachten. Und ganz ehrlich, dieses Thema IT-Sicherheit, du hast gefragt, wie kriegen wir das ganze Thema in die Masse? Und ich befürchte fast, in dem Moment, wo wir immer mehr Ransomware-Vorfälle in Zukunft auch auf mobilen Geräten haben werden, da haben wir das Thema. Wir haben neulich in so einem kleinen Projekt gesehen, gerade im Bereich Android, wie viel Ransomware mittlerweile da vorhanden ist. Und wenn du morgens dein Handy anmachst, ich weiß nicht, ob du das überhaupt ausmachst, aber genau. Ich habe auch kein Android. Okay. Aber auch da wird es kommen. Genau. Dann wird es die breite Masse interessieren. Und dann sind wir wieder bei der Eingangsfrage, welche Aufgabe hat eigentlich der Staat? Gehört es dem oder obliegt es dem Staat oder muss es dem Staat obliegen, auch da Schutzvorrichtungen aufzustellen oder nicht? Und das sind Themen, die wir, glaube ich, noch stärker auch mit der Politik führen müssen. Oder Diskussionen, die wir führen müssen, Themen, die wir dahin führen müssen. Da muss ich auch wieder klar sagen, ja, der Staat muss was tun, weil da auch wieder meine Anleihe an die analoge Welt. Wenn du erpresst wirst in der analogen Welt und nichts anderes machen die Trojaner, dich erpressen, dann gehst du zur Polizei. Wenn du aber jetzt mit deinem Android-Handy zur Polizei gehst und sagst, guck mal, da erpresst mich jemand, da sagt die Polizei, ja, das ist ja schön, kannst du Anzeige erstatten. Aber die helfen nicht, die ermitteln nicht, weil sie gar nicht ermitteln können. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass die Ermittlungsbehörden nur in speziellen Fällen, weil sie einfach überlastet sind, weil sie nicht genug Mitarbeiter haben, die spezialisiert sind auf solche Themen. Aber nochmal die Frage, wie kann man den Staat dazu bekommen, dass er sich für so eine Themen interessiert? Wir haben ja mit dem IT-Sicherheitsgesetz ja einen Anfang jetzt gemacht. Mittlerweile sind ja auch die ersten Rechtsverordnungen, glaube ich, heißt es, raus. Wer alles unter Kritis fällt, sind Grenzen aufgesetzt worden, wie das ganze Thema definiert wird. Aber das kann ja nur der Anfang sein. Es kann ja nicht IT-Sicherheit von oben nach unten verordnen, also aus der Politik an die Unternehmen oder an die Bevölkerung. Also auch da muss es andere Mittel und Wege geben, wie ich für das Thema sensibilisiere. Ja, wie machen das denn andere Länder? Das Problem gibt es ja nicht nur in Deutschland. Nee, aber das ist trotzdem ein gutes Stichwort. Du kannst nicht von oben herab verantworten oder fordern, dass du deine Endgeräte schützt, dass du deine E-Mails verschlüsselst. Das muss bei der Motivation, spricht man gerne von intrinsisch und extrinsisch, das muss von dir selber kommen. Dass du selber diese Awareness hast, wie Dirk das richtig sagte, dass du dir dessen bewusst bist, dass es Gefahren gibt und dass du auch was dagegen tust, um diese Gefahren eben für dich zu minimieren oder auszuschließen. Und wenn der Staat sagt, du musst diese App installieren, dann bist du sicher, dann macht das kein Mensch. Was auch ein bisschen fehlt, ist so eine zentrale Plattform, wo ich mich über die Themen informieren kann. Ich meine, es gibt den Bitkom. Wir wissen alle, dass es ein Sicherheitsbarometer von Desin gibt. Aber frag mal jetzt hier um uns herum, die Tische sind voll, wer Desin kennt oder wer irgendwelche anderen Anhaltspunkte, vielleicht sogar wer das BSI kennt. Es gibt einen tollen Newsletter vom BSI. Ja. Aber den abonniert auch keiner. Also genau. Frag doch mal die Leute hier drum. Ja, da gibt es andere Kritik an dem Newsletter. Da steht auch Nerd auf dem T-Shirt. Nein, aber das ist doch genau der Punkt. Die Leute wissen doch gar nicht, wo sie sich hinwenden sollen, wenn so eine Probleme da oder wo sie sich auch informieren können. Und auch das ist ja so ein Thema. Ich meine, ich bin ja der Älteste hier am Tisch, aber es gab ja mal so ganz wunderbare Kampagnen, die, glaube ich, jedem meiner Generation im Gedächtnis sind. Heller von Sinn als Verkäuferin einer Kasse, wo zum ersten Mal über Kondome im Fernsehen oder in der Werbung berichtet wurde. Und so ein... Da bin ich raus. Das kenne ich noch. Du hast Westfernsehen geguckt, oder? Das kam auch noch als... Nein, aber das ist jedem im Kopf geblieben. Ja? Und mittlerweile wird... Über Anschnallpflichten auf den Autobahnen werden großformatige Plakate aufgestellt. Warum nicht über IT-Sicherheit? Aber dann sind wir wieder bei der ursprünglichen Frage, wer ist denn dann eigentlich dafür zuständig? Wer macht denn die anderen Kampagnen? Das machen die Ministerien. Anschnallen, ja. Schnallt euch an, das ist Verkehrsministerium. Aber dürfen die auf jeder Autobahn? Ja, Autobahn gehört ein Bund. Da dürfen die. Das ist die Bundesautobahn, BAB. Diese Zuständigkeit ist schon was Tolles, oder? Genau. Und so schließt sich der Kreis. Genau. Das heißt, wir brauchen Zuständigkeiten und der Staat muss Kampagnen fahren. Also ob wir Zuständigkeiten brauchen, da bin ich jetzt nochmal zweigeteilter Meinung. Brauchen wir nicht eher so ressortübergreifende Prozesse? Und ich würde dann auch gar nicht von Zuständigkeiten oder von diesen Silos reden, sondern wirklich von Prozessen, die über die Ebenen hinweg sind. Da sind wir dann wieder bei dem Anfangsthema, nämlich dieses Normenkontrollratsgutachten, wo ja mit dem Digitalbüro auch so eine wie so eine Art Umbrella, so ein Regenschirm aufgesetzt wird, der die Strategie für alle so ein bisschen koordiniert. Und vielleicht gehen wir auf dieses Thema auch nochmal ein. Müsste so ein Digitalbüro dann auch eine Sicherheitsstrategie zu all diesen Aktivitäten, die da recht bunt vorgeschlagen wurden, beinhalten? Also ich finde, so ein Digitalbüro müsste als allererstes tatsächlich auch überall vorhanden sein. Das nützt nichts, wenn so ein Digitalbüro in Berlin sitzt, bei der Regierung, und keine Ableger dort hat, wo die Bevölkerung ist. Dann müsste sowas mit müssten Ansprechpartner da sein, in den Bürgerbüros, in den Städten, in Gemeinden. Da ist dann jemand da, den ich ansprechen kann. Mensch, ich habe hier ein Problem, irgendwie ist was komisch. Guck mal. Was ist denn mit der 115? Die 115, vielleicht wäre... Guter Einwurf. Ja, aber ich glaube, die 115 ist genau das Falsche. Vielleicht müsste man eine neue Notrufnummer dafür erfinden. So einen digitalen Notruf. Sagt, ich habe hier ein digitales Problem. Weiß ich nicht. Die 115 ist genau dafür da, dass du mit Behörden in Kontakt treten kannst. Ja, und wenn du dann sagst, ich habe hier ein digitales Problem, wirst du eben an entsprechende Experten weitergeleitet. Du kennst die Datenbank der 115? Macht doch nicht jeden Einwurf von gegenüber kaputt. Ich finde das böse. Eigentlich auch einen ganz schönen Ansatz. Ich finde die 115 großartig. Aber ich weiß, wer die 115, wer dahinter steckt, wen man erreicht, wenn man da anruft. Der Prozess ist so... Ruf du jetzt an, Dirk, oder? München nimmt teil an der 115. Wenn man anruft bei der 115, kriegt man geholfen. Da wird einem gesagt, welcher Ansprechpartner zuständig ist. Man wird sogar verbunden, wenn es möglich ist. Da waren wir wieder. Großartig. Welcher Ansprechpartner zuständig ist. Ja. Zuständigkeit, Wort des Tages. Naja, wenn ich sage, ich brauche eine Meldebestätigung, liebe Stadt München, wo kriege ich denn die her, dass sie sich dann nicht an die Friedhofsverwaltung schicken? Das sollte dann schon auch funktionieren. Weil die kann dir dann nämlich nicht helfen. Ja. Okay, 115 wär ein Punkt. Gibt es andere Ideen, wie man sowas? Also dieses Thema, wie du es gesagt hast, das Digitalbüro in die Breite zu bekommen, klingt ja auch so ein bisschen wie, wie die Bundesagentur für Arbeit. Wie heißen die, die Regionalbüros in den Kommunen? Keine Ahnung. Aber die haben ja auch so ein Modell, ne? So ja, ja. Überall. Ich war da schon lange nicht mehr. Aber da haben wir doch direkt die geniale Überleitung zu meinem nächsten Thema. Es wird nämlich gerade überlegt, ob man für Verwaltung Chatbots einsetzen kann. Was ist denn ein Chatbot? Aber das wäre tatsächlich für diese digitale Geschichte auch was. Zum Beispiel. Erklärt mir erstmal, was ein Chatbot ist. Also ein Chatbot, der verfasst anhand von Algorithmen vorgefertigte Antworten auf spezielle Anfragen. Ja, und ja, wenn du eine Anfrage schreibst, hier, ich bin gehackt worden, dann hat der schon mal eine Antwort parat. Und dann, wenn du weiter... Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sie sind heute der... Also die Twitterer werden es kennen. Es gibt gerade so eine Mode mit den Twitter-Bots. Ja. Ich verkneife mir jetzt das Negative. Da kann man gerne drauf eingehen. Chatbots sind, finde ich, eine großartige Geschichte. Denn Chatbots, okay, kann man generell von halten, was man möchte. Aber ist es dann ein Ding für die Verwaltung? Ist denn im Rahmen von E-Government, von Digitalisierung tatsächlich es sinnvoll oder vor allem zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, über Chatbots zu diskutieren für die Verwaltung? Also quasi Kontaktaufnahme Bürgeramt über Chatbots? Finde ich genau den richtigen Zeitpunkt. Weil die Verwaltung möchte, dass der Bürger digital kommuniziert. Die wollen das. Inzwischen. Und welche Chance gibt es mehr, als dass ich einen neuen digitalen Kommunikationsweg aufmache, wenn ich jetzt nicht Facebook, Twitter oder sonstiges nutzen möchte, um mit meinen Bürgern oder vor allem mit meinen jungen Bürgern in Kontakt zu treten, so einen Chatbot dahin zu setzen. Vollkommen klar, aber warum muss es denn dann ein Chatbot sein? Warum mache ich nicht einen Menschen, der da mit den Leuten im Live-Chat arbeitet? Ja, ich denke, so ein Chatbot kann nicht alleine stehen. So ein Chatbot hat immer... Ich kenne das zum Beispiel von O2, die machen das recht gut. Da kommt man auch erst an so einen Chatbot, der beantwortet alle Fragen, soweit er kann. Und wenn er nicht mehr kann, geht es automatisch an den Menschen weiter. Aber genau das ist mein Punkt. Weil wenn du jetzt anfängst mit solchen Chatbots für Verwaltung, das kennt erstmal kein Mensch. Das ist erstmal vollkommen neu für den Bürger, vollkommen neu für die Verwaltung. Warum fange ich nicht erstmal leicht an und sage, ich setze da einen Mitarbeiter hin oder zwei Mitarbeiter, die mit den Bürgern im Zweifel chatten. Und dann, wenn das angenommen wird, dann fange ich darüber über Chatbots nachzudenken. Wenn die Anfragen da sind, wenn wirklich viel Traffic kommt, wo dann es Sinn macht, tatsächlich erstmal vorgefertigte Antworten abzufangen und dann im Idealfall oder im schlimmsten Fall eingreifen zu können. Warum diskutiere ich über Chatbots, bevor es eine Live-Chat-Verwaltung überhaupt gibt? Es gibt so ein Zwischending, also so ein Chatbot-Light quasi. Ich habe so eine Software schon oft gesehen aus meiner Zeit in Callcentern. Bekommst du eine Frage und die Software schlägt dir gleich Antworten vor, die du als Agent bloß noch anklicken brauchst. Das ist quasi wie Chatbot und das lernt auch. Und wenn man das kombiniert und dann irgendwann immer automatisierter wird, warum nicht? Ich glaube, worum es hier geht, ist der Einwand von rechts von mir, dass wir sind wieder bei diesem Wort Vertrauen. Und wenn der Bürger gerade nicht den digitalen Weg zur Verwaltung sucht und trifft dann doch auf eine Art von Maschine, dann ist auch dieses restliche Vertrauen, was er vielleicht schon mit der ersten Kommunikation wieder in der Tonne. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Chatbots ein ganz spannender Fall sind, weil ja es auch viele Verwaltungsentscheidungen gibt, wo ich gar keinen Ermessensspielraum habe, sondern wo es nur Ja oder Nein ist. Und da können Chatbots mit Sicherheit auch bei einzelnen Auskünften oder so ins Feld geworfen werden. Bei größeren Städten, also ich denke mal so ab 300.000 Einwohner, ich denke, da kann man damit auch richtig viel abfangen schon. Weil das Thema Vertrauen gar nicht mal jetzt das ist, was ich kritisieren wollte, sondern der normale Bürger, der also einigermaßen schon mal im Internet war und sowas nutzt, der merkt jetzt nicht zwingend, dass das jetzt nur ein Chatbot ist oder ob da ein echter Mensch hintersteht. Er kann sich's denken, wenn die Antwort sehr, sehr schnell kommt und sehr, sehr lang ist, okay, dann kann man sich sein Teil denken. Aber das Vertrauen sehe ich da gar nicht mal unbedingt gefährdet. Wie gesagt, was mein Thema ist, es gibt momentan geht es so langsam los mit Bürgerportalen, die den Bürgern Dienstleistungen online anbieten. Die Webseiten werden teilweise etwas schöner und etwas auf die Digitalisierung angepasster. Und mir ist dieser Schritt mit Chatbots einfach ein Schritt zu weit. Zu schnell, okay. Ja, also ich, ihr habt beide andere Ansichten. Ich denke halt, dass es einfach erstmal zur Einführung nicht unbedingt Sinn macht, gleich mit Chatbots zu arbeiten, sondern einfach erstmal so da ein, zwei Mitarbeiter hinzusetzen und das überhaupt erstmal anzubieten. Vielleicht sollte man das auch einfach nicht Chatbot nennen. Weil man kennt es als normaler Internetnutzer von Amazon, von seinem Mobilfunkanbieter meinetwegen, der solche Chats anbietet. Warum fange ich nicht damit erstmal an? Und dann im weiteren Schritt, wenn ich merke, das kommt an, dann kann ich über Chatbot Lite oder Chatbots nachdenken. Also, guter Punkt, wobei ich da tatsächlich sagen muss, die Bürger kennen es ja schon. Die nutzen es in der Privatwirtschaft. Nutzen das ist sie nicht bewusst oftmals, das muss man sagen. Ganz naja, klar. Sagen. Aber die chatten. Das muss ja, man muss ja kein Bot dahinter. Also man muss ja nicht sagen, das ist jetzt unser Landeshauptstadt München Chatbot, der vielleicht noch irgendeinen lustigen Namen bekommt, sondern es ist unser Bürgerchat. Wie gesagt, mir geht es da weniger darum, was der Bürger denkt, weil, wie gesagt, die kriegen es gar nicht unbedingt mit, ob sie es mit einem Bot oder mit einem Menschen chatten. Mir geht es darum, dass einfach über eine Technologie nachgedacht wird, die sicherlich sinnvoll ist, aber einfach einen Schritt übersprungen wird. Meine Meinung. Wobei, da muss man auch Hashtag sagen, ist so. Da muss man auch tatsächlich sagen, wir haben da in der öffentlichen Verwaltung so viel Aufholbedarf, dass alles, was in der freien Wirtschaft aktuell diskutiert und eingesetzt wird, dass in der noch lange kein Thema in der öffentlichen Verwaltung sein wird. Teilweise kennen die diese Prozesse noch gar nicht. Ja, natürlich. Wo die öffentliche Verwaltung wirklich top ist und weit voraus, das ist die E-Akte tatsächlich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. E-Akte. Die E-Akte. Da ist die öffentliche Verwaltung weit voraus? Ja. Okay. Also es gibt, gut, es gibt noch jede Menge, was analog abgelegt wird, aber die neueren Prozesse, die laufen alle mit E-Akte. Und es funktioniert gut. Nichtsdestotrotz ist ja die E-Akte eines der großen Themen, die in den Government-Gesetzen verpflichtend festgeschrieben sind. Gedankenstrich ohne Pönalen, Gedankenstrich. Aber das ist, glaube ich, eine Ansicht, da stehst du relativ alleine auf weiter Flur, dass die E-Akte in der deutschen Verwaltung schon gut eingeführt ist. Vielleicht habe ich da so meinen Tunnelblick von unseren Kunden tatsächlich. Ich, ja, wahrscheinlich. Ich befürchte es fast. Aber nochmal vielleicht zurück zu den Studien, die wir hatten. Es gab in dieser Woche auch nochmal eine Studie, ich weiß jetzt gar nicht genau von wem, reicht man in Links nochmal nach, aber dass die deutsche Verwaltung ganz schlecht auf das Thema Sicherheit vorbereitet wurde bisher. Und auch da ist dann wieder die Frage, darf sich Staat eine schlecht geschützte Verwaltung überhaupt erlauben? Ist nicht die Verwaltung so als Betriebssystem der Gesellschaft, das ganze Thema Industrie 4.0, wir reden darüber, wie wir die digitale Transformation hinbekommen können in der Industrie, da muss ja irgendwie so eine Gleichberechtigung da sein, also gleiche Höhe, Spiel. Und ich glaube, dass wir da zurzeit doch keine gleiche Höhe haben, sondern ein Gefälle haben. Die Industrie rennt gerade mit schnellen Schritten nach vorne, versucht sich zu digitalisieren, macht das an einigen Stellen auch schon recht erfolgreich, könnte vielleicht in manchen Themenfeldern noch erfolgreicher sein, aber die Verwaltung kommt da nicht so richtig aus dem Knick, gerade bei den ganzen Sicherheitsvorfällen, die man in letzter Zeit, wie hieß dieses fränkische, bayerische kleine Städtchen, Deppendorf oder so ähnlich? Nee, Deppendorf war es definitiv nicht, aber so ähnlich. Ja. Deppendorf, aber so ähnlich. Ja. Die ja sogar Geld gezahlt haben und auch das ist ja wieder nur ein Fall, da ist es publik geworden. Ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viel mehr Fälle. Wie gehen wir damit um? Wie siehst du das Thema? Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, die öffentliche Verwaltung ist schon mal darauf vorbereitet worden. Also als ich angefangen habe, in der öffentlichen Verwaltung zu arbeiten, war ich sehr überrascht, dass es überall sichere Netze gibt. Kommunikationsinfrastruktur, die zwischen den Verwaltungen funktioniert. Da war ich sehr überrascht, muss ich zugeben. Und ich glaube, als man das dann endlich alles überall eingeführt hat, dann hat man sich darauf ausgeruht. Dann hat man seine sichere Kommunikationsinfrastruktur, dass keine öffentlichen keine personenbezogenen Daten über öffentliche Netze laufen. Und dann hat man gedacht, das reicht. Man hat nicht bedacht, dass man trotzdem von außen angreifbar ist. Dann hat irgendein ITler hat dann noch einen Virenscanner auf den Rechnern installiert und hat die Desktop-Firewall eingeschaltet und fertig. Da sind wir geschützt. Und ich glaube, da ist ganz viel Schulungsbedarf auch da. Aufklärungsbedarf. Es fängt schon damit an, dass wir alle mobile Geräte mittlerweile nutzen und uns wahrscheinlich oftmals auch in die Netze mit einloggen und dann irgendwelche Schadsoftware mit von zu Hause in die Netze tragen können. Aber die Frage ist doch an der Stelle auch wieder, welche Aufgabe hat der Staat in dem Zusammenhang? Ist der Staat gibt es so viele staatliche Mitarbeiter, die überhaupt noch als Frage jetzt wirklich in den Raum gestellt, das Know-how haben, um sichere Netze aufzubauen? Oder sollte man das Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, überlassen, wo Staat dann nur die Anforderungen aufstellt? Ja. Ähnliche Modelle fährt man gerade in UK und auch recht erfolgreich. Da muss ich auch wieder, komischerweise muss ich immer meine analogen Beispiele wieder rausholen heute. Und du spielst auch heute den Bad Guy mit dem schwarzen T-Shirt. Genau. Ekelhaft, oder? Die Straßen, die baut auch nicht, da baut auch kein Ministerium selbst. Die machen die Vorgaben, wie so eine Straße, eine Autobahn auszusehen hat, und dann wird das von der Privatwirtschaft gebaut. Das kann man digital gut übertragen. Genauso mit Wassernetzen, Stromnetze, da gibt's Vorgaben, gibt's Gesetze, wie das auszusehen hat, wie Stromnetze zu funktionieren haben, und die Privatwirtschaft baut das dann danach. Da ist es aber so, der Staat hat Jahrzehnte, Jahrhunderte lang wahrscheinlich mittlerweile Erfahrung gesammelt, wie eine sichere Straße aussieht. Mhm. Teerschichten, Asphalt etc., so ein Wasserbett. Die Römer haben das schon auf. Genau. Hat Staat die Kompetenz und die Erfahrung für sichere digitale Netze, ist die Frage. Ich will ein bisschen auf das Thema hinaus. Ich war ganz kurz neulich in Potsdam, Cyber Security, Mist Cyber, tut mir leid. Das erste Mal jetzt. Das zweite. Ja, weil wir Cyber zwischendrin gesagt haben. War eine Konferenz vom Hasso-Platten-Institut zum Thema Sicherheit. Da war irgendwie alles da, was Rang und Namen hatte. Industriekooperation wird ganz groß geschrieben. Aber gelebt, habe ich manchmal das Gefühl, wird es dann doch wieder nicht. Also Industriekooperation, das Thema, was ich eben hatte, hat Staat, die ja auch massiv Probleme haben, entsprechende Mitarbeiter zu bekommen, hat Staat die Kompetenz, um sichere Netze zu bauen? Oder wie kommen Sie an die Anforderungen, die Sie im Straßenbau haben, für entsprechende Ausschreibungen oder so? Meistens werden es dann eierlegende Wollmilchsäue, wo man versucht, alles zusammenzumengen, was aber dann kaum realisiert wird. Und irgendjemand hat vorhin dieses Beispiel Berlin angeführt. Ich weiß gar nicht genau, wieso. Aber da gibt es keine Quelle für. Lacher an der falschen Stelle, meine Herren. Aber das zeigt ja so ein bisschen, da fehlt es vielleicht am Projektmanagement und an der Konzeptionierung des Ganzen. Aber die Frage ist, wie kann man so eine Industriekooperation so ausleben, dass für alle Seiten, also dass bestimmte Unternehmen vielleicht nicht sogar ausgeschlossen werden, sondern dass man für alle zu einem erfolgreichen Projektabschluss kommt? Ich denke, die Industriekooperation ist ein großes Stichwort. Also der Staat muss zugeben, er hat es verpennt mit der Digitalisierung. Wir hätten damals in den 80ern schon anfangen sollen, sich damit auseinanderzusetzen, so wie es die Industrie getan hat. Dann wäre das Internet nicht überraschend gekommen als Neuland, sondern man hätte gesehen, dass da was kommt. Man hätte sich auch mit den Universitäten besser auseinandersetzen können, die solche Dinge tagtäglich genutzt haben seit den 80ern. Und jetzt muss der Staat das Know-how aufbauen. Und das kann der Staat nicht selbst. Dann braucht er die Kooperation. Der kann ja Aufträge vergeben, muss aber das Know-how auch selbst zusätzlich aufbauen. Vielleicht Forschungsaufträge geben, staatliche Forschungsaufträge für das Thema. Also Forschungsaufträge ist auch immer so, meine Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist so, Gießkannenmodell, überall mal ein paar Tropfen. Und dann gibt es wieder ein paar Fraunhofer-Institute, die sich für ein Jahr finanziert haben. Aber die Nachhaltigkeit fehlt da oftmals. die Frage ist, wie man so eine Industriekooperation so hinbekommen kann, dass Staat davon profitiert, dass Unternehmen vielleicht nicht sogar ausgeschlossen werden. Wir haben ja die Diskussion in den letzten Jahren gehabt. Wir haben die jetzt auch nach Snowden, dass man nicht allen vertraut, was auch gut ist. Aber wie kann man dieses Vertrauen aufbauen, was wir als Grundlage für das Thema Digitalisierung brauchen? Und vor allen Dingen, wie können wir so einen Austausch hinbekommen zwischen Verwaltungen in Deutschland, zwischen dem Staat, zwischen ausländischen Verwaltungen, ausländischen Staaten, die ja vor ähnlichen Problemen stehen. Natürlich gibt es da auf der Ebene auch Gesprächsrunden, Gesprächskreise, aber oftmals hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn man so hinter die Kulissen guckt, dass Deutschland da so eine kleine Sonderrolle immer fährt, so eine Sonderlocke noch ranschmiedet irgendwo. Das Thema Zertifizierung ist ein spannendes Thema. Zertifizierung ist ja immer so ein Sinnbild für vertrauensbildende Maßnahmen. Da haben wir zurzeit so ein bisschen das Problem, was auch in vielen Projekten jetzt eine Rolle spielt, dass man sich international auf ein Level geeinigt hat, was vielleicht zeitgemäß ist, Deutschland aber ein anderes Level. Die wollen zeitgemäßer sein. Ja, vielleicht so. Und da ist natürlich die Frage, wie das Internet ist ja nicht eine regionale Sache, sondern das ist ja schon grenzübergreifend, grenzüberschreitend, wie man sich da vielleicht dann doch wieder annähern kann, weil euer Spezialthema ist ja auch die DE-Mail. Das ist ja auch nicht unbedingt eine grenzüberschreitende Maßnahme zurzeit. Es kommt vielleicht noch. Eher nicht. Ja, mit dem ganzen Thema eIDAS, da kommt noch mal viel vor. Also da kommt noch vieles auf den Tisch. Da kann es auch sein, dass wir dann ab nächstem Monat die Handysignatur aus Österreich hier vor der Tür haben, ne, und nutzen da können. Da möchte ich gleich einen Aufruf starten. Wir suchen eIDAS-Spezialisten für den Podcast. Wir möchten gern mehr über eIDAS erfahren. Meldet euch bei uns, wenn ihr da für Spezialisten seid. Ja, um da jetzt mal wieder zurückzukommen, ich denke, wir schließen dann schon wieder den Kreis zur Studie vom Normkontrollrat. Das Problem ist, du bist der Einzige, der das Ding vorliegen hat und einmal raufschauen kann. Naja, ich habe aber auch gelesen. Strebe. Ja, ich habe sogar Anmerkungen, wenn man das so sieht. Ich habe hier Anmerkungen gemacht. Sind diese bunten Farben von dir, oder? Die bunten Farben sind von mir, ja. Wir brauchen eine Koordinierungsstelle, die so etwas koordiniert, die vielleicht auch die Möglichkeiten und Kompetenzen hat, selbst zu forschen, selbst Know-how aufzubauen, selbst zu lernen und zu erleben, wie man halt so eine Straße aufbaut. Ja, aber ist es ausreichend, jetzt so eine Koordinierungsstelle im Kanzleramt zu haben, was jetzt für den Bund zuständig ist? Oder muss es etwas sein, was auch die Länder und damit auch die Kommunen betrifft, koordiniert? Und vielleicht noch einen Schritt weiter, und damit sind wir bei dem Thema einer Neugründung vor wenigen Monaten. Wie wird die Industrie mit einbezogen? Macht es Sinn, wenn wir nur auf der einen Seite die Verwaltung neu aufsetzen, strukturieren, konstruieren? Oder muss die Industrie mit ins gleiche Boot geholt werden? Da gibt es ja dieses DCSO, heißt es, glaube ich, Deutsche Cybersicherheitsorganisation e.V., wo sich namhafte Industrievertreter zusammengeschlossen haben, um Sicherheitslösungen, wenn die Mama jetzt mal reagiert, dann muss der Junge nicht weiter schreien. Das ist Atmo, das ist Atmosphäre, das kommt dazu. Deswegen sitzen wir hier im Biergarten. Okay. Das musste. Also DCSO, die sich gegründet haben, um Industriekooperation voranzutreiben, zu gucken, wie man Sicherheit nicht nur für ein Unternehmen, sondern vielleicht auch für andere mit nutzen kann. Was ja dann eigentlich im Bereich Sicherheit so eine koordinierende Funktion hat, so wie es so ein Koordinierungsbüro auf der Bundesebene hat, kriegt man die zusammen. Das ist dieses DCSO ist vielleicht eher so eine Art, ja, vielleicht eher so eine Art BSI-Ansatz, weiß nicht genau, aber vielleicht eher so in so eine Richtung. Aber ich glaube, man darf es heutzutage alles nicht mehr so einseitig sehen. Wir müssen da die Leute mehr zusammenbekommen. Und da sind aber die Gräben gerade, das haben wir jetzt in der ganzen Diskussion IT-Sicherheitsgesetz gesehen, doch noch sehr tief zwischeneinander. Also ich denke, zwei Dinge dazu. Einmal, ja, wir müssen auch die Industrie teilhaben lassen an, ich nenne es jetzt mal, an den kollektiven Errungenschaften und den kollektiven Know-how, was aufgebaut wurde. Weil es weiß jeder überall, jeder weiß ein bisschen was. Dann darf nicht nur der Staat profitieren, sondern sollte durchaus auch die Industrie mit profitieren. Im Gegenzug dazu kommt die Industrie mit rein und macht den ganzen Kram dann. Und das zweite Thema ist auch eins unserer Lieblingsthemen. Wir sollten uns in dem Bereich Digitalisierung tatsächlich Gedanken machen, ob Föderalismus in dem Bereich noch sinnvoll ist. Föderalismus, dass das nochmal kommt. Ja, aber schau doch mal an. Ja, natürlich, du hast ja recht. Du Deutschland, hast ja vollkommen Deutschland recht. Ist wie eine kleine EU. Jeder hat seine eigenen Ideen und jeder macht seinen eigenen Kram. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn jeder eine eigene E-Mail erfindet. Mach mal jetzt dann den Bike-Sit, oder wie? Das ist Bike-Sit, genau. Das ist das nächste Thema. Nee, du hast natürlich vollkommen recht. Föderalismus ist da, wie Dirk das ja auch schon angesprochen hat, eine Hemmschwelle. Und, das habe ich nicht. Ich habe Föderalismus nicht als Hemmschwelle gesehen. Ja, ich habe es so interpretiert. Vielleicht ist es ist ja Interpretationsfreiheit. Ne? Ja, mal ganz kurz. Ich bin der in Berlin sitzt. Ich werde dann wieder irgendwo hingerufen, Herren. Was haben Sie da gesagt? Was du jetzt nicht so weit dann? Genau, ja. Der Föderalismus hat in den letzten Jahrzehnten schon sehr dazu beigetragen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Im digitalen Bereich ist er sicherlich jetzt nicht die Schwungfeder nach vorne. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man in digitalen Strukturen jetzt unbedingt nicht in territorialen Grenzen rechnen darf. Und deswegen sehe ich den Föderalismus gar nicht so als Hemmnis. Doch, er ist ein Hemmnis. Weil kannst nämlich du nicht doch sagen, wenn ich sage, ich sehe das nicht so. Ich erkläre es dir jetzt auch. und zwar, wenn der Bund eine Entscheidung trifft, wie etwas zu laufen hat, im digitalen Bereich, dann kann er nicht einfach die Entscheidung bis auf die kommunale Ebene runtergeben. Genau, das kann er mit den meisten Gesetzen nicht. Das ist ein anderer Punkt. Wir haben ja so eine Art Digitalisierungsbüro, das nennt sich nur anders und heißt im Fachjargon IT-Planungsrat. Der leidet aber darunter, dass eigentlich nicht alle Beteiligten beteiligt sind. Die Kommunen nur über die kommunalen Spitzenverbände. Und dass die Entscheidungen, ich glaube, einhellig da getroffen werden müssen. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, bei vielen Entscheidungen einhellig. Was dann natürlich dazu führt, dass die Interessen einzelner Länder dazu führen, dass keine Entscheidungen getroffen werden oder abgeschwächte Entscheidungen. Der IT-Planungsrat ähnliche Machtstrukturen haben oder ähnliche Macht haben wie der Bundesrat. Ja. Da muss auch nicht alles einstimmig sein. Das ist, was durch den Bundesrat ist, ist entschieden. Ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man viele von den Ideen, die in diesem Gutachten wirklich toll aufgezählt sind, dass man die auf den IT-Planungsrat vielleicht übertragen kann, wenn er einen Unterbau und entsprechende andere Möglichkeiten der Entscheidung bekommen könnte. Da muss man gucken, wie man da noch mit einbindet. Das meine ich mit dem Unterbau. Aber dann haben wir ein Organ, was im Grundgesetz verankert ist, was die Akzeptanz vielleicht sogar schon hat, sie dann noch ausbauen kann, was aber dazu führt, dass wir die Digitalisierung auf Seiten des Staates schneller vorantreiben können als bisher. Und dann muss man gucken, wie wir es eben hergeleitet haben, wie man vielleicht Wissenschaft und Industrie mit einbeziehen kann. Genau das ist der Punkt, auf den ich vorhin noch eingehen wollte. Staat und Industrie müssen da zwingend zusammenarbeiten. Weil es gibt auf beiden Seiten, wie du richtig schon sagtest, Thorsten, auf beiden Seiten gibt es Expertisen und die müssen sich zusammenfinden. Genau. Also der Föderalismus, vielleicht muss ich ein kleines Stück zurückrudern. Der Föderalismus ist nicht per se schlecht. Der Föderalismus hat sein Gutes. Aber beim Thema Digitalisierung ist halt, diese digitalen Netze sind komplett grenzenfrei. Das Internet hört nicht an der Grenze von Deutschland auf, das hört nicht an der Grenze von Bayern auf, von Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein. Und da muss einfach auch die rechtliche oder gesetzliche Infrastruktur dem Rechnung tragen. Aber das ist ja ein Punkt, den wir vorhin schon mal so ein bisschen auch als weiteres Problem analysiert hatten. Nämlich, wir haben über die Ermittlungsbehörden gesprochen. Und die sind ja oftmals auch vor das Problem gestellt, dass sie gar keinen Durchgriff auf irgendwelche Angriffe in anderen Staaten haben, wo sie noch nicht mal wissen, ob der Server, der da steht, auch wirklich dem Staat oder der Person unterstellt ist, wo angemeldet ist. Also wir sind da noch vor ganz andere Probleme gestellt, die wir auch so schnell nicht lösen werden. Aber das ist mit Sicherheit ein Thema, was man auf einer anderen fachlichen Ebene auch mal diskutieren muss. Wir können nicht immer nur jammern, dass wir keine Ermittlungsbehörden beauftragen können oder die nicht entsprechend ermitteln können, wenn wir nicht die rechtlichen Grundlagen haben, dem Fall auch hinterherzugehen. Da muss ich jetzt auch gleich noch eine tiefgehende, harte Frage stellen. Ist denn die Industrie schon so weit, ganz klar sagen zu können, wie diese römische Straße im Digitalen zu funktionieren hat? Wir haben über 1000 Jahre gelernt, wie man Straßen baut. Ist denn die Industrie schon so weit, zu sagen, wir haben die Digitalisierung im Griff? Wir wissen, wir über jedes Bit bescheiden. Wir wissen, warum das Bit jetzt linksrum und nicht rechtsrum läuft. Ist die Industrie schon so weit? Und wenn die Industrie noch nicht so weit ist, kann der Staat nicht so weit sein. Also ich glaube nicht, dass die Industrie schon so weit ist. Ich glaube auch, dass man da unterscheiden muss zwischen den Anwendern und den Herstellern der Industrie. Und ich glaube, dass es aber alles immer noch ein im Fluss sich befindlicher Prozess ist. Das Internet hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig verändert. Allein in diesem Jahr, wenn du guckst, so die Analysen zu den Ransomware-Attacken und so weiter, wie sich Locky entwickelt hat, wie sich Locky auch immer wieder weiterentwickelt hat. Und das ist ja ein ganzer Industriezweig geworden, der da... Mit Kundenservice sogar. Der ist böse jetzt, der ist echt böse. Aber in der Tat. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, ich denke einfach, dass es ein im Fluss befindlicher Prozess ist und da können aber alle von lernen. Es gibt halt Anwender, es gibt Unternehmen, die auf solchen Bau von Straßen, wie du es genannt hast, ja spezialisiert sind. Und da muss man denen auch öfter mal zuhören oder vielleicht auch stärker an den Tisch mitbitten, weil man im Autobau ist es auch so. Oder beim Straßenbau, du nimmst halt den Asphalt oder den Teer, der sich da am besten rentiert hat in den letzten Jahren. Und wenn du da einen Straßenbauanbieter hast, der es seit Jahren macht, dann weißt du, dass du in dessen Herstellen einer Straße mehr Vertrauen hast, als wenn du jetzt einen Tischler mit an den Straßenbau ziehst. Das ist aber oftmals so ein Problem, dass man da sich eher auf regionale Walzen oder Straßenbauanbieter zurückzieht, die vielleicht nicht ganz so viel Know-how haben. Ja? Ich denke, wir können das jetzt hier final nicht klären. Vielleicht können wir einfach nochmal zusammenfassen. Also, wir sind uns einig, die Industrie muss mit an den Tisch. Ich nicke. Du nickst. Laut und deutlich. Das sehen die Zuhörer nicht. Deswegen sage ich's. Also die Industrie muss mit an den Tisch. Der Staat muss Koordinierungsmöglichkeiten schaffen. Steuerungsmöglichkeiten schaffen. Zuständigkeiten klar klären vielleicht. Hat mir auch nicht gerade gesagt, Zuständigkeiten abschaffen? Ja. Ja, aber der Weg der Zusammenarbeit, der Kooperation zwischen Staat und Industrie ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen, wir müssen das Thema in die Politik bekommen. Wir haben ja jetzt einzelne Politiker, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber es sind noch viel zu wenige. Manchmal erschreckt man auch über die Aussagen von Politikern zu dem Thema. Da sieht man dann auch, dass die dann oftmals doch sehr industriegetrieben sind oder zumindest den einen oder anderen Vortrag eines Industrievertreters gehört haben. Aber es wird nur in diesem Zusammenspiel gehen, das Thema auf die politische Tagesordnung zu bekommen, Digitalisierung, auch mit der Wertigkeit und Wichtigkeit. Da reicht es einfach mal einen Blick ins Ausland, selbst ins benachbarte Ausland, um zu sehen, wie toll da einige Sachen funktionieren. Und dann auch zu gucken, wie man das Thema kontinuierlich so angeht, dass man ein Ziel hat und dieses Ziel auch mit messbaren Schritten verfolgen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was uns bisher komplett fehlt. Was ich auch noch wichtig finde, ist Transparenz. Man kann nicht sagen, wir sind jetzt in 10 Jahren digital, sondern man muss die Schritte transparent machen. Und wenn mal ein Schritt nicht funktioniert, was durchaus passieren kann, jeder, der schon mal ein Projekt geleitet, gemanagt hat, weiß das. Das muss man halt ganz einfach transparent machen, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Und kommunizieren mit den Bürgern. Ja. Und keine Volksabstimmung machen. Kann man nicht viel hinzufügen. Genau, dann... In dem Sinne. Wollte ich sagen, wir beschließen das Ganze. Wir stoßen noch einmal an. Stoßt ihr mal, ich bin fertig. Ja, du sollst da reden und nicht trinken. Hat Spaß gemacht. Ja? Schönen Dank. Vielen Dank und wir hören uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch einen Kommentar auf unserer Website oder in einem der Podcast-Verzeichnisse. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns einen Audiokommentar zu schicken. Ruft dazu unseren Anrufbeantworter unter